Schön. Guten Abend, mein Name ist Usta Oğulların. Ich bin Ersin auf dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ist das okay für Sie? Ja, Frau Doktor, gerne. Ja. Okay, ich werde erst Ihre persönlichen Daten aufnehmen, dann komme ich gleich zu Ihren aktuellen Beschwerden. Okay, wie Einfach. heißen Sie? Mein Name ist Heinrich Böll. Nicht wohl. Könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Heinrich, H-E-I-N-R-I-C-H, Heinrich. Und der Okay. Nachname ist Böll, B-Ö-Doppel-L. Böll. Böll, ja. Okay, Herr Böll. Wie alt sind Sie? Ich bin 52 Jahre alt. Okay, wann sind Sie genau geboren? 22. Februar 1970. Wie viel wiegen Sie? Wissen Sie? Jetzt aktuell wiege ich 78, Frau Doktor. Achtundsiebzig. Ich habe aber ungefähr 10 Kilo abgenommen. 10 Kilo. Aber jetzt in den letzten Wochen habe ich wieder 3 Kilo zugenommen. Also ich hatte mal Okay. bis 75 runter, jetzt habe ich 78 Kilo. In welchem Zeitraum haben Sie abgenommen? Wissen Sie genau? Ja, im letzten halben Jahr ungefähr, kann ich sagen. 6 Monate. Ja. Okay. Haben Sie an Ihrer Gewohnheit verändert oder geändert? Also, Vielleicht bewegen Sie sich viel oder Ernährungsgewohnheit? ich habe nicht mehr so viel Appetit, aber es geht mir insgesamt nicht mehr gut. Seit ungefähr so 1, 2 Monaten fühle ich mich nicht gut. Und aber ich habe auch schon davor Gewicht abgenommen. Okay. Also Appetit ist nicht gut, sonst Nicht. Okay. bewegen eher weniger als sonst, ja. Wie groß sind Sie? 1,75 Meter. 1,75 Meter. Okay. Sie haben gesagt, Sie haben 3 Kilogramm zugenommen. Ja, in 1, 2 Wochen wieder, ja. Ja, diese Gewichtszunahme ist besonders an bestimmten Körperteil oder zum Beispiel Ja, das ist mir auch aufgefallen. Gut, dass Sie fragen, Frau Doktor. Also meine Beine sind ein bisschen dicker als sonst und mein Bauch fühlt sich auch dicker an als vorher. Ja, ist richtig. Okay. Ja. Sie haben gesagt, Beindicker, das heißt Beinödem oder? Was ist Beinödem? Beinödem ist Schwellung an den Beinen. Ja, meine Beine sind geschwollen, ja. Okay. Richtig, ja. Okay. Dann, wie kann ich Ihnen helfen? Was für Beschwerden noch haben Sie? Ja, Herr Doktor, das, wie gesagt, seit also einigen Monaten, so 1, 2 Monate, fühle ich mich einfach sehr schwach, bin abgeschlagen, müde, bin nicht mehr, also ich kann auch jetzt nicht mehr arbeiten, ich bin jetzt auch krankgeschrieben. Das ist das Hauptproblem. Mir ist manchmal übel, dann habe ich halt diesen Gewichtsverlust, den ich Ihnen erwähnt hatte. Und also kann auch nicht viel essen. Wenn ich esse, habe ich gleich so ein Völlegefühl im Magen auch. Und dann kann Okay. ich auch nicht so viel essen. Und jetzt seit so einigen Tagen, ja, ungefähr 1 Woche, 10 Tage, habe ich jetzt auch starken Juckreiz bekommen, kratze mich auch. Ich habe auch so Okay. ein paar Flecken auf der Haut. Und dann hat mein Hausarzt, wo ich dann noch war, sagte: Oh, Sie sind ja auch ein bisschen gelb in den Augen. Und dann hat er mich jetzt ins Krankenhaus zu Ihnen geschickt. Okay. Und das mit den Beinen wollte ich auch sagen: Das haben Sie schon gefragt, dass meine Beine, also mein Unterschenkel, sind geschwollen. Das ist auch so seit ungefähr einer Woche vielleicht. Und ich hatte auch Probleme mit Nasenbluten. Nasenbluten. Ja. Früher auch mal hatte, aber es war in letzter Zeit sehr oft gewesen. Und jetzt in den letzten 3, 4 Tagen habe ich auch so sehr, sehr dunklen Stuhl, der ist schwarz gewesen, also fast schwarz gewesen. War vorher aber normal von der Zwei Farbe. Tagen. Ja, er ist schwarz und das sind so die Sachen, die ich beobachtet habe. Okay. Ja, Herbo, Sie haben viele Beschwerden Ja. erwähnt, ja. Und besonders Sie haben gesagt, Sie sind gelb geworden. Und Also auch auch mein die. Hausarzt hat das gesagt. Also mir selbst ist es gar nicht aufgefallen. Ja. In den Augen war er schon ein bisschen Okay. gelb, sag ich. Wurde bei Ihrem Hausarzt weitere Untersuchungen durchgeführt? Nee, der hat mich jetzt ins Krankenhaus zu ihm geschickt, zu weiteren Untersuchungen, Abklärungen. Untersuchen. Okay. Und ja, haben Sie erbrochen? Deswegen. Kann ich mich nicht erinnern, nein. Also Okay. übel ist mir schon, aber erbrechen musste ich mich ja nicht. Ich esse Sie dann ein paar haben schon. weniger. Okay. Haben Sie Übelkeit ständig oder nach dem Essen? Also eigentlich ständig, aber nach dem Essen ist es dann besonders, ja. Aber auch wenn ich nicht esse, ist mir auch übel, ja. Okay. Gibt es bestimmte Ernährungs die diese Beschwerden ausgelöst? Sie meinen, Sind ob es zum abhängig Beispiel tätige relevant. Essen oder Also eigentlich nicht unabhängig, kann ich sagen, ja. okay. Egal, was ich esse. Wie ist Ihre Schlaf? Habe ich bisher eigentlich keine Probleme gehabt. Okay. Haben Sie Schwierigkeit beim Atmen zu bekommen? Atmen zu Nee, das ist so wie immer. Also ich habe so ein Spray vom Hausarzt, das nehme ich manchmal, wenn ich Luftnot habe, bisschen, aber es ist nicht irgendwie schlechter als vorher. Sie haben Luftnot. Seit wann haben Sie diese Beschwerde? Also Luftnot habe ich nicht, nur manchmal, wenn die Luft ein bisschen enger wird, dann habe ich dann so ein Spray. Wurden Sie deswegen diagnostiziert? Also der Hausarzt hat mir da so ein Spray gegeben, meint, das kommt vom Rauchen. Okay. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Wenig auf und bewege mich wenig, deswegen kann ich jetzt Okay. im Sitzen liegen, kein Problem. Ja, Herr Böhl, fühlen Sie sich schwach und Sie sind schwindelig. Deswegen werde ich jetzt Ihre Vitalparameter wie Blutdruck und Atemfrekanz, Herzfrequenz bestimmen. Okay. Ja, vielleicht eine mögliche Blutung auszuschließen. Okay? Okay. Also schwindelig ist mir nicht. Mir ist Schwindelig. nur Ah, übel. okay. Nur Urlaub. Okay, jetzt Nur übel. verstehe. Okay. Wegen Aber der gut. Verbindung, ich kann nicht gut gehört Okay. hören und deswegen ja. Okay. Und dann haben Sie Schwierigkeit beim Konzentrationen. Ja, vielleicht schon. Aber Okay. ich mache auch nicht viel. Haben Sie auch zitternde Hände bemerkt? Kann Manchmal, ja. ich so jetzt nicht sagen, nee. Ist mir Okay. nicht aufgefallen. Oder außer diese gelbe Farbe eine Hautveränderung haben Sie bemerkt? Vielleicht eine Also Blutung oder? ich hatte verschiedene Punkte gehabt, auch am Bauch, aber dann hatte ich halt Juckreiz. Das habe ich Ihnen schon Juckreiz. gesagt, glaube ich. Ja. Ja, Sie haben schon gesagt. Ja. Okay. Ich habe dann gesagt, ne. Haben Sie Allergie? Mir ist bisher nie was bekannt gewesen, nein. Nicht. Oder Unverträglichkeit, normalerweise. Nein. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Eigentlich nicht, nein. Okay. Sie haben schwarze Stuhl in den letzten 3 Tagen. Wie Ja. oft gehen Sie auf die Toilette? Also einmal täglich. Einmal. Früher haben Sie Probleme beim Stuhlgang gehabt, zum Beispiel Verstopfung oder? Nein, Nein. habe ich keine Probleme gehabt bisher. Ne? Okay. Herr Böhl, rauchen Sie? Ja, ich rauche, ja. Okay. Wie viele Zigaretten rauchen Sie denn? Es werden so 15 bis 20 Zigaretten sein pro Tag. 15, 20 pro Tag. Seit Ja. wann? Oh, seitdem ich 18 bin. 18. Ja. Oder Okay. 16, vielleicht war ich auch 16, ich weiß nicht mehr genau. 16. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja. Okay. Ja. Was trinken Sie? Also, ich trinke meistens Bier, also auch auf der Arbeit trinken wir Bier oft und das ist meistens so ein Sixpack pro Tag ungefähr trinken wir. Sixpack. Sixpack, ja. Okay, und wie viel Bier trinken Sie denn? Also ein Sixpack hat lassen so 6 Flaschen drin Sixpack. drin, ne? Sechs. Okay, sechs Flaschen. Ungefähr, Trinken manchmal mehr, Sie, manchmal weniger. okay, trinken Sie noch weitere? Selten, also meistens ist es nur Bier. Nun ja. Okay. Haben Sie Erfahrung mit den Drogen? Nein, ich Drogen. nehme keine Drogen. Okay. Und Sie sind Raucher, Husten. Was meinen Sie? Sie haben chronische Husten wegen der Zigaretten. Eigentlich nicht, nö. Deswegen brauchen Sie Spray. Nee, das Spray hat er mir gegeben, weil ich ab und zu sagte, ein bisschen Luft knapp, manchmal, also selten. Dann hat er gesagt, nehmen Sie halt das Spray. Okay, nur Spray. Aber sonst, also nicht Haben jeden Sie keine Tag. Husten? Okay. Nicht so viel, nein, kann ich nicht sagen, nein. Okay. Ich habe auch eine Frage. Schlafen Sie, gut, ich habe schon gesagt, aber Sie können flach liegen zum Ja, Schlafen. ja. Brauchen Sie mehr Kissen? Nee, sonst wie früher auch schlafe ich, ja. Okay. Und leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen, Herr? Eigentlich nicht, nein. Ich habe keine Vorerkrankung. Zum Beispiel Blutzuckerkrankheit, Schilddrüsenprobleme Nee, oder also ich nehme nur Bluthochdruck. Blutdruckentabletten nehme ich ein, ja, die habe ich schon seit so 5, 6 Jahren, hat der Hausarzt mir aufgeschrieben, Und Blutdrucktabletten. sechs. Ja. Ja. Was nehmen Sie ein? Aber das sind zwei Tabletten, das eine heißt Ramelich und das andere Mhm. heißt Amlodipin. Amlodipin. Wissen Sie die Dosierung? Ja, das sind beides 5 Milligramm. Nur einmal, Fünfmal, ja. täglich. Ja, nehme ich morgens beides, ja. Okay. Und wurden Sie bisher operiert? Ja, ich Einmal. hatte mal einen Arbeitsunfall, da habe ich mir also Unterschenkel gebrochen. Das ist operiert worden, das ist auch schon über 10 Jahre her. Und dann hatte ich noch früher, da war ich aber noch jung, eine Blinddarmoperation gehabt. Ja, das waren die Operationen, wo ich im Krankenhaus war, ja. Okay. Sind diese Operationen problemlos verlaufen? Ja, da gab es keine Kein Problem. großen Probleme, nein. Okay. Ja, leben Ihre Eltern noch? Meine Beide. Mutter lebt noch, ja, mein Vater ist verstorben. Woran ist Ihr Vater gestorben? Wissen Sie? Er hat Lungenkrebs. Okay. Es tut mir sehr leid. Und Ihre Mutter lebt. Die lebt noch, ja. Hat sie an irgendwelchen Krankheiten gelitten? Oder Also hat sie hat sie. ja, die hat ein paar Krankheiten, hat Blutzucker, da hat sie, sie spritzt Insulin. Mhm. Auch schon schon 80 Jahre alt und hat auch Herzprobleme, hat auch mal Herzinfarkt gehabt. Mhm. Also so Herzprobleme hat sie und Zucker. Zucker. Okay. Ja. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester, ja, eine jüngere Schwester. Okay, Sie sind gesund? Der Bruder hat auch Probleme mit Bluthochdruck und Herz. Die Schwester, die ist gesund eigentlich. Okay. Bluthochdruck und Herzprobleme. Ja, hat auch Herzprobleme. Mhm. Wissen Sie, welche Probleme? Nein, weiß ich nicht. Genau, weiß ich nicht. Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin geschieden. Geschieden. Ja. Okay, haben Sie Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Okay. Und leben Sie allein? Ich lebe allein, ja. Okay. Treiben Sie Sport regelmäßig? Normalerweise. Mhm. Und auch ich habe eine Frage. Haben Sie Stress bei der Arbeit oder im Privatleben? Ja, das Übliche halt, ja. Also, Was machen Sie beruflich? Ich arbeite auf dem Bau, ich bin Maurer. Maurer, ja. Okay, seit wann sind Sie krank geschrieben? Also jetzt bin ich schon 3 Wochen krankgeschrieben. Davor habe ich auch schon mal, also vor 2 Monaten auch schon mal 2 Wochen krank, war ich krankgeschrieben. Wegen dieser Beschwerden? Ja. Okay, ich warte. Hallo, sind Sie gegen Corona geimpft? Ja. Ich habe drei Impfungen, ja. Drei Impfungen, okay. Und sind Sie in letzter Zeit, waren Sie in letzter Zeit im Ausland in den 6. Monaten zum Beispiel? Nee, ich fahre nicht in Ausland. Ich mache Urlaub hier an der Ostsee meistens. Okay, ich verstehe. Haben Sie diese Probleme so erstmal erlebt oder sind diese Beschwerden schon aufgetreten? Nö, die sind jetzt so in den letzten Monaten neu. Hatte ich früher nicht. Okay, früher. Ja. Okay. Ja, Herr Böll, möchten Sie etwas hinzufügen? Ich habe alle wichtigen Fragen Ihnen gestellt. Sie haben eigentlich viele Beschwerden. Ja. Wir müssen jetzt Sie untersuchen. Mhm. Erst werde ich Sie körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen und auch einige Untersuchungsmethoden durchführen, wie Abdominal Ultraschall. Muss ich da bleiben? Muss ich im Krankenhaus bleiben oder nach Hause gehen? Diese Untersuchungen kann mich in Zeit nehmen, deswegen müssen Sie bei uns bleiben. Nach den Untersuchungen kann ich genau sagen, vielleicht Sie können stationär aufnehmen. Ich kann nicht genau sagen, momentan. Okay, also Sie können nicht sagen, wie viele Tage ich im Krankenhaus bleiben muss. Leider kann ich nicht sagen. Okay. Das hängt von Ihren Ergebnissen ab. Okay. Und was machen Sie jetzt? Blut abnehmen, Ultraschall und? Ich werde jetzt Sie körperlich untersuchen, natürlich Blut abnehmen. Ich muss einige Blutwerte untersuchen. Besonders Ihre Leberwerte ist dabei sehr wichtig. Okay. Sie haben Gelbsucht und das heißt, Sie leiden vielleicht an einer Leberkrankheit. Okay. Also ich bin nicht gelb, aber... Ja, Sie haben Augen, gelbe Augen. Okay. Deswegen, wir müssen untersuchen. Ja, vielleicht das dann später auch Okay. Sie können in Ihrem Haut bemerken, ja. Okay. Und ist das Gelbsod, ist das ansteckend oder was ist da, ist das gefährlich? Ja, ich kann nicht genau sagen. Ich muss einige Blutuntersuchungen Hm. durchführen. Vielleicht das kann eine Hepatit sein, aber Okay. ja, eigentlich Das ist dann ansteckend, ja, ja, Hepatitis. Okay. Hepatitis, ja, natürlich ansteckend. Okay. Okay. Ja, ja, pardon. Jetzt bitte nehmen Sie Platz und Okay. ich komme gleich. Alles klar, einverstanden, Frau Doktor. Ich warte auf Sie. Okay. Haben Kollegen noch Fragen? Seit wann trinken Sie Alkohol? Seit ich denken kann. Schon immer. Seitdem ich arbeite, also ich arbeite schon seit 30 Jahren auf dem Bau, ja. Bauarbeiter trinken oft leider Alkohol. Soll kein Vorurteil sein, aber ist oft so. Ich weiß nicht, ob es gefragt wurde. Vielleicht habe ich es nicht gehört. Haben Sie Fieber? Hat sie nicht gefragt, glaube ich, aber ich habe kein Fieber, nein. Haben Sie Kaltschweißigkeit? Auch nicht. Haben Sie Schluckbeschwerden? Keine Schluckbeschwerden, ja. Ihre Stuhlgang, wie sieht aus? Stuhlgang, Sie haben gesagt. Schwarz, Ja, war, schwarz, zuletzt schwarz. war es schwarz gewesen, dunkel, ja. Schwarz gewesen, aber Sie haben eine Blutung, frische Blutung gesehen im Stuhlgang. Ich habe kein Blut gesehen, nein. Kein Blut. Irgendwelche Bauchschmerzen haben. Also er hat so Völlegefühl im Oberbauch, ja. Völlige. Ihre Stuhl, wie sieht aus? Beschreiben Schwarz. Sie Schwarz. schwarz, Dunkel, dunkel bis schwarz, ja. Bleistift oder Nee, von der Konsistenz normal. ja. Ich habe nur Differentialdiagnose gefragt. Sind Sie einmal Bluttransfusion erhalten? Sehr gute Frage, weiß er nicht, eigentlich nicht. Sind Sie Kinderkrankheit vollständig geimpft, zum Beispiel Hepatitis A oder B? Weiß er nicht. Das weiß er nicht. Hat er nicht. Aber jetzt im Chat gibt es ein paar Fragen. Ich gehe mal ganz kurz in den Chat. Urin, beziehungsweise hat sich die Farbe des Urins verändert? Gute Frage, ja. Also Urin ist ein bisschen dunkler als sonst, ja. Ja. Haben Sie Bauchschmerzen? Das haben wir jetzt schon besprochen. Also es ist eher so Völlegefühl, Druckgefühl, Oberbauch. Also jetzt keine Schmerzen in dem Sinne, aber es ist Unwohlsein, beziehungsweise Beschwerden hat er im Oberbauch, ja. Sie So. haben Sie Geschlechtsverkehr mit jemandem, den Sie nicht früher kennengelernt haben? Auch sehr gute Frage, hat er nicht gehabt. Ja. Sie haben gesagt, Nasenbluten, Epistaxis. Haben Sie mal irgendwann Ihre Nase gebrochen? Bestimmt hat er die Nase gebrochen, früher mal. Er kann sich nicht erinnern. Er weiß nicht genau. Können Sie die Nasenbluten genau beschreiben? Wie oft am Tag zum Beispiel und wie Ist viele nicht Minuten jeden dauert? Tag, ist nicht jeden Tag, aber häufiger als früher. Hat früher schon mal Nasenbluten gehabt, aber es ist häufiger. Aber nicht jeden Tag. Das auch so jetzt seit einer Woche ungefähr. Diese Beschwerden sind Sie schon mal im Hausarzt gewesen? Also er weiß beim Hausarzt mit den Beschwerden, die er jetzt hier genannt hat. Sonst nicht. Vorher nicht. Blutuntersuchungen gehabt, Ihr Hausarzt? Jetzt aktuell nicht, der hat es ins Krankenhaus geschickt, den Patienten. Okay. Meine Fragen, das war's. Andere Fragen haben Kollegen? Es gibt keine anderen Fragen. Sie haben schon alles gefragt. Bauchdruck, Gefühl, Müdigkeit. Ja, Bauchdruck, es ist beides vorhanden, ja. Das sind seine Beschwerden, ja. Druckgefühl, Völlegefühl, Oberbauch und Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsminderung, ja. Mhm. Fettschüttel fragen wir, oder nicht? Keine Frage, ja. Aber Sie müssen dem Patienten erzählen, erklären, was Fettstuhl ist. Was ist Fettstuhl? Woher soll er es wissen, wenn er es nicht hatte? Ihre Schüttel. Wie fragen Sie? Lähmungen. Und Lähmung ist was anderes. Lehmartig vielleicht? Lehmartig. Glänzende. Glänzende, ja. Das sind so Fragen, die man machen kann. Nee, das war nicht der Fall. Also jetzt nur in den letzten Tagen hat er halt diesen dunklen, schwarzen Stuhl gehabt, ja. Mundgeruch? Weiß er nicht. Das riecht man selbst dann nicht mehr, irgendwann mal. Und er hat jetzt keine Frau, die ihm sagen kann, dass er Mundgeruch hat. Kann man nicht sagen. Bewusstlos war er nicht. Halsrasen gefragt, oder? Halsrasen, Halsstolpern. Haben wir nicht gefragt, aber er hat jetzt keine Beschwerden in der Hinsicht. Mhm. Sehr gut. Als Gespräch anfangen, können wir anfangen. Wenn keine Fragen sind, gehen wir zur Haut, zum Oberarztgespräch. Ja. Ja. Mhm. Alles klar. Gut. Ja, guten Tag, Herr Tag. Oberarzt. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde Ihnen ihn vorstellen. Hätten Sie dafür Zeit? Jawohl, ich habe 5 Minuten Zeit. Sie müssen sich beeilen. Ich muss zum nächsten Fall gleich. Okay, danke. Es handelt sich um Henry Spöhl. Er ist 52 Jahre alt, 78 Kilogramm schwer und 1,75 Meter groß. Mhm. Er kam heute wegen seit ein oder zwei Monaten bestehende Völlegefühl in der Oberbauch und auch Abgeschlagenheit sowie Müdigkeit zu uns kam. Er hat auch in den letzten 6 Monaten ungefähr 10 Kilogramm abgenommen und dann in den letzten Wochen 3 Kilogramm wieder zugenommen. Mhm. Er berichtete auch, dass sein Bauchumfang dicker geworden sei. Okay. Begleitet sein diese Beschwerden von folgenden Symptomen. Nausea, Inappetenz, Pruritus, Sklerenikterus, Nasenblutung, Epistaxis eigentlich und Beinödeme, Konzentrationsstörungen und seit 3 Tagen bestehende Melena. Er leidet an arterieller Hypertonie seit 5 und 6 Jahren und dagegen nimmt er Ramilis und Amlodipin Tabletten 5 Milligramm. Ja. Ramilis 5 Milligramm Amlodipin nur einmal täglich. Wichtig zu erwähnen, dass der Patient jeden Tag 6 Flaschen Bier seit 30 Jahren trinkt. Er raucht ungefähr 15 oder 20 Zigaretten täglich seit seinem 6. Lebensjahr. 6. Lebensjahr, hat er als Kind angefangen? Ja. Mit 6 Jahren, ui. Er hat so gesagt. Und, 16 meinte er, ja? 16. Entschuldigung. er hat keine Allergie und in der Familienanamnese findet sich Bronchialkrebs, Todesursache, als Todesursache beim Vater und seine Mutter leidet an Diabetes mellitus und sie bekommt Insulininjektion und auch sie hat an Myokardinfarktus gelitten. Sein Bruder leidet an arterieller Hypertonie und hat er auch Herzprobleme. Der Patient ist vor 10 Jahren an Unterschenkel wegen einem Fraktur operiert worden. Mhm. Auch als Jugend hat er appendektomiert, wurde er appendektomiert, Entschuldigung. Und er Impfstatus ist vollständig, aber Kinderkrankheit Impfstatus ist unbekannt. Auch ja, er ist Maurer als Beruf, er ist geschieden. Maurer. Mhm. Und er ist geschieden, lebt allein und er hat kein Kind. Mhm. Ja, aufgrund anamnestischen Angaben gehe ich von obere gastrointestinale Blutung wegen Ösophagus vergessen. Okay. Leberzirrhose in ja dann als Differentialdiagnose kämen Ulcus ventriculi, Ulcus duodeni, Magenkarzinom. Okay. Magenkarzinom in Betracht. Okay. Ja. Okay, also gehen Sie von der Leberzirrhose aus bei dem Patienten am ehesten, ja? Ja, am ehesten denke daran. Okay. Wegen der Ösophagusvarizen, ja. Die Ösophagusvarizen, das wissen Sie das schon, oder? Ich weiß schon nicht, aber er hat Tierstuhl. Deswegen habe ich das gedacht. Okay. Und er fühlt sich schwach. Okay. Auch, ja. Und er trinkt viel Alkohol täglich, ungefähr 6 Flaschen Bier. Okay. Aber gibt es noch andere Gründe für den Teerstuhl? Also muss es unbedingt Ösophagusvarizen sein? Nein, eine Blutung in der obere Gastrointestinalsnamen kann auch diese Beschwerde verursachen. Okay. Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni, Magenkrebs kann verursachen, ja. Okay. Und wenn es kein Ulcus ist? Magenkrebs. Wenn es kein Ulcus und kein Magenkrebs ist, kann man da trotzdem bluten? Ösophaguskarzinom vielleicht auch. Okay. Eine Ursache. Kein Karzinom, kein Ulcus? Mhm. Gibt es noch andere Ursachen für Blutung? Eine Krankheit, wo man bluten kann. Ja, aber wir erwarten Kolonkarzinom auch vielleicht. Kolon. Oh, jetzt wird es kompliziert. Ja, aber diese Beschwerde handelt sich um am ehesten, ja, Leberzirrhose. Ja, also davon gehe ich, also so wie Sie schildern, denke ich auch, dass er eine Leberzirrhose hat und dann gibt es. Gerinnungsparameter? Ja. Ja, ich werde auch Blut abnehmen. Bei der Blutuntersuchung werde ich Hepatitparameter, Hepatit C, Hepatit B Parameter und auch Blutbild, Gerinnungsparameter, Cholesterinparameter, Leberwerte, Nierenretentionparameter werde ich kontrollieren. Auch Ammoniak vielleicht erleidet an. Er hat Konzentrationsstörungen, er kann auch an einem Ja, das ist Ammoniak ist hoch sein. Deswegen das kann eine Enzephalopathie verursachen. Okay, ist eine Komplikation der Leberzirrhose. Ja. Kennen Sie denn die Klassifikation der Leberzirrhose, die klinische Klassifikation? Ja, es gibt eine Klassifikation, Child-Klassifikation. Ja. Dabei kontrollieren wir wie Albumin, Bilirubin-Werte. Ja. Und auch Acid ist dabei wichtig. Okay. Enzephalopathie auch. Ja. Drei Klasse. Drei, okay. Drei Klasse. Was ist gut, also was ist das Schlimmste bei Child? Welche Klasse? Drei ist das Schlimmste, aber Acide, Sepetische. Dann macht man Buchstaben. A, B, C. A, B, C. Genau. Ja, A, C, B, C. Fortgeschrittene Leberzirrhose. Wenn eine hepatische Enzephalopathie und Acides und gibt, ja. Auch Blutwerte ist nicht gut, ist das heißt Child 3, oder? Genau, also man macht dann einen Punktescore, ja, von diesen Faktoren, die wir genannt haben, je nachdem, wie die Punkte sind, dann kann es A, B oder C sein, ja. Wie ist dann die Prognose bei Child C, wenn da so ganz schlimme Leberzirrhose ist? Ja, die Prognose ist nicht so gut, deswegen können wir eine Lebertransplantation. Jetzt kommen wir mal langsam, bevor wir auf die Prognose. Was ist denn so die Prognose? Also, wie viele Patienten mit Child C leben denn ein Jahr? Ja, ich kann nicht genau sagen, ungefähr. Aber vielleicht ich vermute ungefähr 60% oder? Leben noch? Nee, 30% leben noch nach einem Jahr, ungefähr, ja? Mhm. Also ein Drittel überlebt ein Jahr, die anderen sterben, ja? Das ist eine ernste Prognose, stimmt, ja. Mhm. Gut, jetzt haben Sie gesagt, Sie haben den Verdacht Leberzirrhose, haben ein Labor abgenommen. Die ganzen Parameter sind wichtig, also auch Gerinnungswerte. Und vom Blutbild her gibt es da auch manchmal Probleme. Also es hat der Patient schlechte Gerinnungswerte, also INA ist hoch, also Quick, haben wir früher mal gesagt, Quick ist niedrig und ja. INA ist hoch. Und gibt es noch andere? Thrombozytopenie sein. Ja, das auch so, ja. Mhm. Okay. Was ist dann das Problem? Wenn der Thrombozytopen ist und dann noch der Quick. Einblutung. Ja, kann dann nochmal spontan bluten, gell? Ja, spontan Blutung okay. Auch. Okay. Und jetzt wieder an die Frage zurück mit der oberen gastrointestinalen Blutung. Kann es manchmal sein, dass der Patient blutet, ohne Ulkus, ohne Tumor? Ulkus, Tumor, Perforation vielleicht, aber. Mhm. Nee, also manchmal ist es auch so, dass eine Gastritis dann Blutung machen kann, ja? Ja. Die kann dann hämorrhagisch sein. Also erosive Gastritis kann manchmal hämorrhagisch dann sein, ja? Ja. Ohne dass der Patient Ulkus hat oder einen Tumor hat, weil die Gerinnungswerte schlecht sind, ja? Ja, wegen der Gerinnungswerte. Okay, gut. Also das würden Sie dann mit der Endoskopie untersuchen, nehme ich mal an. Ja, okay. Ich werde notfallmäßig eine endoskopische Untersuchung durchführen, ja. Und sagen Sie mal, jetzt haben Sie einige Komplikationen genannt von der Leberzirrhose. Mhm. Einmal haben Sie gesagt, dass Enzephalopathie auftreten kann. Gell? Was gibt's noch? Portalhypertension, Acides, ja, genau. Spontan Peritonitis, bakterielle Peritonitis. Kann mal sein, kann ja. Sein. Okay. Obergastrointestinalblutung wegen der Portalhypertension kann sein. Hepatokanalsyndrom, Hepatokriminalsyndrom. Ja, das sind so Komplikationen, ja. Ja. Und was ist bei dem Patienten am ehesten die Ursache für seine Leberzirrhose, die wir jetzt vermuten können? Alkohol, häufigste Ursache ist Alkoholkonsum, erhöhter Alkoholkonsum und dann Hepatit B und C Viren. Okay. Es gibt noch weitere Krankheiten wie Hämorrhoidosis, Wilson, primär Sklerosen, Cholangitis und auch Medikamente, einige Medikamente, Methotrexat, wir können auch Leberzirrhose verursachen. Das ist ein seltener, aber haben Sie Das ist bei uns im Alkohol toxische Leberzirrhose. Und wie können Sie den Patienten behandeln oder was kann man therapeutisch machen bei der Leberzirrhose? Ja, therapeutisch erst werde ich bei der endoskopischen Untersuchung diese Blutung stillen mit einem Clips zum Beispiel oder mit einem Clips oder Sklerosierung kann ich versuchen. Und wenn es eine erosiv hämorrhagische Gastritis ist, was machen Sie dann? Können Sie dann auch klippen? Meistens. Nein. Vielleicht ich kann eine Sklerotherapie oder Injektion, Adreninjektion. Wenn man das lokalisieren kann, ja, aber es ist dann meistens so, dass es diffuser ist, ja. Dann kann man das lokalisieren und dann kann man entweder macht man dann halt die Therapie der Gastritis mit Protonenpumpeninhibitoren. Ja, Protonenpumpeninhibitoren. In seltenen Fällen kann man auch so koagulieren mit Argon-Beamer zum Beispiel. Das ist sehr, sehr selten notwendig. Ja. Mhm. Meistens ist es so, dass die Patienten auch keine aktive Blutung haben, sondern nur Zeichen der stattgehabten Blutung. Da muss man nichts machen endoskopisch. Ja, endoskopisch nichts machen. Also eventuell, das kommt auf den Befund an. Ja. Aber was kann man noch machen mit dem Patienten? Was sagen Sie dem Patienten? Was soll er machen? Spironolactone werde ich einleiten, wegen der Ödeme und Acides. Und auch vielleicht eine Acidpunktion bei dieser Patientin erforderlich. Ja, genau. Und auch ich werde Lactulose geben. Wenn eine Enzephalopathie ist, weil sie hat jetzt nicht so sehr, also haben vorliegt, wir das ja, vorliegt. Ja. Was noch? Warum hat er denn Aszites und Ödeme eigentlich? Aszites und Ödeme wegen der Portalhypertension. Ja, aber auch die Ödeme im Beinen ist auch Portalhypertension. Auch Leberfunktion ist nicht gut. Albumin ist gering, deswegen Richtig, ja. Ja, Beinödeme entstehen. Okay. Was kann man dagegen tun? Gegen den Albuminmangel? Dann werde ich Albumin-Therapie. Kann man substituieren, ja. Substituieren. Ist nicht so gern gesehen, weil es nicht so guten Effekt und langen Effekt hat. Mhm. Aber Sie können, also das ist ja meistens ein Zusammenspiel zwischen Leberfunktionsstörung, Lebersynthesestörung, ja, und aber auch dann indirekt auch Mangelernährung, ja. Also Sie ernähren sich ja auch nicht, weil Sie dann nur noch Alkohol trinken und Übelkeit auch nicht mehr essen. Was können Sie da machen? Natürlich werde ich Leberstillendung empfehlen. Alkoholkarenz ist sehr wichtig, auch Lebertransplant ist sehr wichtig. Alkoholkarenz, proteinreiche Ernährungsstil werde ich auch empfehlen. Flüssigkeit, geringe Flüssigkeit auch empfehle ich. Ja. Und da hat jemand auch schon geschrieben gehabt, glaube ich, also dass man dann auch entsprechend Vitamine substituiert, gell? Auch wie ja. Zum Beispiel. A, D, E und K-Vitamin. Ja. Genau. Ja. Und dann haben Sie auch schon genannt, wenn das ist ein Spätstadium ist, also man nicht mehr so viel machen kann mit Medikamenten oder sonstigen Maßnahmen, haben Sie eine Therapie schon erwähnt? Ja, Lebertransplantation ist dann. Was ist die Voraussetzung dafür? Machen. Wir müssen sicher sein, dass der Patient ungefähr 6 Monate keinen Alkohol getrunken hat. Okay. Das ist sehr wichtig, ja. Ja, also er muss trocken sein, unbedingt, ja. Genau. Mhm. Eine Folge noch, eine Komplikation, eine länger bestehende Leberzirrhose, daran muss man auch immer denken. Was kann noch passieren, wenn eine Patientin eine langsame chronische Leberzirrhose hat? Leberkarzinom. Kann ich entstehen, ja. Hat hepatozelluläres Karzinom, ja. Mhm. Ja. Gut, dann haben Sie einiges, glaube ich, jetzt hier sehr gut zusammengetragen. Soll ich mal kurz mal in den Chat gucken, was noch da geschrieben worden ist? Ich konnte nicht alles verfolgen. So, wo fängt es an? Also die Prognose, Gerinnungsstörung, Varizen, ein Jahres Überlebensrate, ja 30% ungefähr, Portal über Vitamin K, Karzinom, PBS. Somatostatin-Therapie bei Varizenblutung kann man überlegen, aber primär ist das natürlich eine endoskopische Therapie, ja, bei den akut Varizenbluten. Was kann man machen, wenn Varizen bluten? Endoskopisch? Laser-Argon-Therapie. Da gibt es eigentlich eine andere Methode. Am Anfang können wir Beta-Blocker vielleicht empfehlen, wenn keine Blutung gibt. Warum machen Sie Beta-Blocker? Diese Portal-Tension, wie kann man sagen? Senken, die Portale, den portalen Druck zu senken, ja? Ja, zu senken, ja. Und da macht man in der Regel gerne so eine Varizenligatur, ja? Also meistens Gummibandligatur. Es gibt auch noch die Möglichkeit der Sklerosierung von Varizen. Ich habe es gesagt, aber ja, Sklerosierung. Sklerosierung kann man auch machen, ja. Gut, aber wie gesagt, es kann auch sein, dass der Patient wirklich nur eine Gastritis hat und bei dieser schlechten Gerinnung und der Thrombozytopenie einfach daraus blutet. Da können Sie jetzt nicht viel machen. Ja, auch dann. Die und Blutgerinnungssituation verbessern, ja? Wir müssen vorliegende Ursache behandeln. Genau, also Gerinnungsfaktoren stabilisieren. Fräsen, ja, Fräsen, Fleisch. So. Ich gehe jetzt unter Albuminmangel, haben wir gesprochen, über proteinreiche Ernährung, Vitaminsubstitution, Karzinom, hepatopulmonales Syndrom, hepatorenales Syndrom, Sklerotherapie. Ja, ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir, glaube ich, schon besprochen gehabt. Gell? Sehr gut. Also haben Sie sehr umfangreich und kompetent behandelt, ja. Prima. Gibt es sonst noch Ergänzungen? Hat sie gut, sehr gut gemacht, ja. Die Frau Doktor. Sogar der Oberarzt, ist sprachlos und sehr zufrieden, obwohl es ein böser Oberarzt war. Ich habe viele Fragen vergessen, aber. Nee, war sehr gut. War, das Wichtigste war da auf absolut, ja. Wie können wir unser Anamnese-Gespräch anfangen am besten? Da gibt es jetzt, glaube ich, jetzt keine einheitliche Regel. Es machen Kollegen verschiedentlich, so wie es jetzt gemacht worden ist, mit den allgemeinen Angaben, Name, sag ich mal, Vitalparameter, Gewichts und so weiter, Geburtsdaten. Das sind so die allgemeinen Fragen. Dann kann man normalerweise dann die akuten Beschwerden erfragen, dann wie sie es gemacht haben. Also das ist jetzt ist schon sehr gut gewesen. Ne? Also nach so einem bestimmten Schema, wie sie es die Kollegen machen. Können wir nennen, diese Erschöpfung, Müdigkeit, Fatigue oder andere Wörter? Kann man sagen, ja, Fatigue, ja. Kurz Fatigue, normal? Ja, Fatigue kann man sagen, ja. Also als Erschöpfungszustand, ja. Worauf man achten sollte vielleicht bei der Oberarztvorstellung wäre, dass jetzt nicht in die Details zu sehr gehen. Also wenn es jetzt ein Patient ist mit Leberzirrhose, ja, bei dem war das ja ziemlich klar mit Alkohol und Arzt und so, dann müssen Sie zum Beispiel jetzt diese anderen Sachen mit der Familienanamnese jetzt nicht so ausführlich machen, dass der Bruder Bluthochdruck hat oder sowas, das würde ich weglassen, glaube ich. Ja, okay. Wir sagen, Familienanamnese ist diesbezüglich nicht richtungsweisend, Punkt. Ne? Okay. Das, weil der Oberarzt hat keine Zeit für sowas, ja. Also trägt in diesem Fall nicht viel bei zur Krankheitssituation oder auch so Detailsachen, die jetzt nicht wichtig sind, das weiß man manchmal nicht, aber manchmal hat man auch das Gefühl, das ist nicht so wichtig, zum Beispiel Impfung oder sowas bei den Patienten ist nicht so wichtig. Ja. Oder in seinem Fall, diese Vorerkrankung mit der Operation haben sie auch ganz kurz gemacht, ist wichtig, sagen wir Voroperation, Fraktur, Appendektomie, Punkt. Nicht zu sagen, das war da und da gewesen. Also wenn es die aktuelle Problematik nicht wichtig ist, dann sollte man es kurz fassen, weil der Oberarzt hat keine Zeit, er muss sich fokussieren, er braucht die wichtigsten Informationen auf einmal. Aber das war schon sehr gut, haben Sie schon ziemlich gut fokussiert auch. Ja. Ja, prima, sehr gut. Wann ist Ihre Prüfung?